schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besetzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Die Gallier haben nur eine Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und der Augenblick scheint nun gekommen, denn das kleine, uns wohlbekannte gallische Dorf wird von einem schrecklichen Unwetter heimgesucht. Die oberen 10.000 sind im Haus von Häuptling Majestix versammelt. Und Miraculix, unser Druide ist bei seinem Jahrestreffen im Kanutenwald. Der hätte uns beschützt. Aber was haben wir denn zu befürchten? Das ist nicht das erste Mal, dass sich ein Gewitter über dem Dorf entlädt. Diesmal ist es ein bisschen stark, gebe ich zu, aber... Soll ich uns Mut ansingen? Ja. Das ist Tarales, der Donnergott. Er protestiert. Ha, unser Druide ist zwar nicht da, aber Teutates, unser Stammesgott, beschützt uns. Möglich. Aber Sukellus, der Totengott, könnte von Taranis geweckt werden. Belenus, der Heilgott, überwacht zu Zelus. Und vergesst nicht, dass Esus, der Lebensgott, mit Sukellus Hand in Hand arbeitet. Aber wenn Epona, die Kriegsgöttin, Zwietracht zwischen ihnen gesät hat? Oh ja, sie haben viele Götter, die Gallier. Mehr als 400 tummeln sich im Pantheon. Was machen wir bloß? Was machen wir bloß? Wie wär's mit Essen? Obelix hat recht. Hören wir auf mit dem Gejammer und amüsieren wir uns, bis sich's wieder aufgehellt hat. Ich könnte euch zur Ablenkung was singen. Nun, Majestix, unser Häuptling, willst du den Besucher nicht willkommen heißen? Ja, ja. Wer bist du? Ein verirrter Wanderer, der vom Unwetter überrascht wurde. Gewähre mir Zuflucht unter deinem Dach, bis sich der Zorn der Götter gelegt hat. Tritt ein, Wanderer. Mein Haus ist dein Haus. Was können wir dir zur Stärkung packen? Wer hat nicht einen großen Hunger? Ich hab noch ein Wildschwein und einen Rest Ziegenmilch. Bringt alles her. Ich leiste ihm Gesellschaft, während er seine Ziegenmilch trinkt. Und so geschieht es. Wie heißt du, Wanderer? Mein Name ist Lückfix. Ich kehre da ein, wo ich gut aufgenommen werde. Ja. Ich wusste, dass ein Gewitter aufzieht. Da habe ich mich beeilt, dein Haus zu erreichen, weil ich wusste, dass man auf deine Gastfreundschaft zählen kann. Selbst wenn einige hier eine merkwürdige Auffassung vom Milch- und Wildschweinteilen haben. Ja. Aber das wusste ich ja auch. Wieso wusstest du das alles? Ich bin ein Seher. Ein Seher! Ein Seher! Ein Seher! So. Bitte, Seher, sag mir, ob uns jetzt der Himmel auf den Kopf fällt. Dazu brauche ich ein Tier, in dessen Eingeweiden ich lesen kann. Man könnte es ja mit einem gebratenen Wildschwein versuchen. Obelix, es ist kein Wildschwein mehr da. Ja, aber der Hund da könnte uns helfen. Ich lese sehr gut aus Hunden. Wer meine Idefix anrührt, kriegt eine gekachelt. Vorsicht, was Obelix sagt, geht meistens in Erfüllung. Tut mir leid, dann kann ich der Götterwille nicht erfahren. Das Gewitter wird aber immer schlimmer. Ich kann einen Fisch bringen, ich verkaufe welche. Ja, das könnte gehen. Kurz darauf. Bei Borvo, dem Gott der Quellen, und bei Damona der Verse, und was die Ungläubigen auch davon halten mögen, ich sehe, dass euch der Himmel nicht auf den Kopf fallen wird und dass auf Regen Sonnenschein folgt. Ach, da bin ich aber froh. Ich sehe aber auch, dass es Streit geben wird. Wenn Miraculix hier wäre, würde er euch warnen, diesen Schwindler zu glauben. Eine Schande ist das. Aber Asterix, der Fisch hat gesprochen. Aus diesem Fisch kann man nur lesen, dass derjenige, der ihn isst, krank wird. Und wieso, wenn ich fragen darf? Weil er alt ist, dein Fisch. Ja, Herr, die allerneuesten Neuigkeiten waren es nicht, das stimmt. Aber wenn ich aus dem Hund lesen könnte, würde uns das sicher bestätigen. Kein Mensch hat ihn je gelesen. Und ihn wird auch keiner lesen. Mein Fisch und alt? Gib's ruhig zu, aber jetzt ist er ausgelesen. Da solltest du ihn wieder zumachen und wegräumen. Ich sagte auf jeden Fall Sonnenschein. Doch jetzt werde ich euch verlassen. Andere brauchen mein Wissen. Habt Dank für die freundliche Aufnahme. So, den sind wir los. Ich hoffe, ihr hört jetzt auf, euch wie Idioten zu benehmen. Aber Asterix, er hat gesagt, dass auf den Regen Sonnenschein folgt. Na und? Und der Streit? Er hat den Streit vorausgesagt. Er hat schnell kapiert, dass Streitereien bei uns an der Tagesordnung sind. Außerdem gibt's immer Streit, wenn von deinen Fischen die Rede ist. Das ist nicht wahr. Jedenfalls käme das nicht vor, wenn sie frisch wären. Und während in Majestics Hütte schon wieder Tumult ausbricht, schlendert der Seher von dannen. Wenn ich das geahnt hätte, dass die derart naiv sind. Ach, wie der Zufall so spielt, bin ich mal wieder genau richtig, ja. Und dabei hatte ich mich zuerst so geärgert, als ich von dem Gewitter überrascht wurde. Und in Majestics Heim. Raus! Alle raus! Alle! Hab ich gesagt. Aber Minchen, ich bin doch hier zu Hause. Raus! Oh, sie kommt mit dem Besen. Und dann verlässt gute Mine eiligst das Dorf. Ich muss vorsichtig sein. Aus dem letzten Dorf haben sie mich mit Fußtritten verjagt. Die waren gar nicht so dumm da. Seher, bitte geh nicht weg. Ich möchte dich nach meiner Zukunft fragen. Nein, da sind mir zu viele Ungläubige im Dorf. Der Kleine mit dem Schnurrbart und das Monstrum, das nicht will, dass man aus seinem Hund liest. Ach, das sind doch Barbaren. Die musst du nicht beachten. Bitte bleib. Wenn ich ins Dorf zurückkehre, wird es Schwierigkeiten geben mit deinen Barbaren. Kannst du die zwei nicht davonjagen lassen? Asterix und Obelix davonjagen? Oh nein! Na ja, ich könnte mich ja so lange hier auf der Lichtung aufhalten. Oh ja! Und ich sorge dafür, dass Asterix und Obelix nicht mehr in den Wald gehen. Ich bring dir alles, was du brauchst. Essen und... Nein, nein, nein. Wir Seher führen ein Leben in Meditation. Bring mir lediglich was zu lesen. Wildschweine, Enten, Hühner, Kuchen, Cervisia. Du liest auch aus Cervisia? Am besten, wenn sie frisch gezapft ist. Das sollst du alles haben. Nun sag mir, was die Götter für meine Zukunft vorgesehen haben. Ja, wie der Flug jener Schwalben mir sagt, wirst du nicht dein ganzes Leben in diesem Kaff verbringen. Aber mein Mann ist der Häuptling hier. Höhere Aufgaben warten auf ihn. Kissen könnte ich auch noch gebrauchen. Holt ihm vielleicht mein reicher Bruder Homöopathix als Teilhaber nach Lutetia? Genau. Jetzt lass mich allein. Ich muss meditieren. Auf dem Nachhauseweg trifft gute Mine zwei alte Bekannte. Nanu, was macht ihr denn hier im Wald? Wildschweine suchen. Ein wenig Lektüre kann uns nicht schaden. Und ich verschlinge sie regelrecht. Und dazu geht ihr in den Wald? Ja, mit den Wildschweinen ist es wie mit den Pilzen. Sie wachsen unter Bäumen. Nur sind sie alle genießbar. Nicht wie die blöden Pilze. Los, kommt mit. Ich lade euch zum Essen ein. Wie? Aber immer. Bald darauf im Dorf. Ich bringe Gäste mit, Schnäuzelchen. Schnäuzelchen? So hast du mich seit unserer Hochzeit nicht mehr genannt. Ich hab dich verkannt, Schnäuzelchen. Ich weiß, dass wir bald sehr glücklich sein werden. Biete deinen Freunden eine Cervesia an, während ich das Essen zubereite, Schnäuzelchen. Was gibt's denn da zu lachen, hä? Entschuldige. Entschuldige, Schnäuzelchen. Unser Jetzt reicht's. Aber langsam, gute Miene. Darf ich fragen, warum du die zwei Spaßvögel eingeladen hast? Nun, weil es die beiden besten Krieger des Dorfes sind, Schnäuzelchen. Solange unser Druide, der uns den Zaubertrank braut, nicht da ist, müssen wir sie gut behandeln. Die Römer können das Dorf angreifen, Schnäuzelchen. Ah, ihr geht gerne in den Wald, ja? Na schön, ihr bleibt hier und bewacht das Dorf. Das ist dein Befehl. Recht so, Schnäuzelchen. Ihr werdet jeden Tag hier essen. Auf die Art kann ich euch am besten über Waffe verwöhnen. Wenn die Blödmänner jeden Tag hierher kommen, müssen sie aber aufhören zu lachen. Später bekommt der Seher Besuch. Oh, Seher, ich hab dir eine Gans mitgebracht, aus der du meine Zukunft in die Ophelia lesen kannst. Och, bin ich dumm. Das Tier hat ja gar keine Innereien, es ist gefüllt. Macht nichts. Vollen Bauch studiere ich auch. Gib her. Also, du bekommst schöne Kleider, das schönste Haus der Stadt und du wirst zur feinsten Gesellschaft von Lutetia gehören. Fröhlich läuft Gute Miene nach Hause. Da? Was machst du denn hier im Wald, Gute Miene? Ich? Ich war Pilze suchen. Viele sind's ja nicht, die du da in deinem Korb hast. Soll ich dir helfen? Also gut, ich komme gerade vom Seher. Er ist da hinten im Wald. Aber sag's nicht weiter. Später im Dorf am Stand von Verleinix. Aber sag's nicht weiter. Nein, nein. Er hat mir gesagt, dass Methusalix sehr reich wird und ich einen Haufen Schmuck bekomme. Und noch später am gleichen Ort. Wohin gehst du, Frau? In den Wald, spazieren. Mit den Fischen? Ja, warum nicht? Die armen Tiere dürfen doch auch mal Luft schnappen, oder? Sie kommen ohnehin selten genug in den Wald, nicht wahr? Am nächsten Tag diesmal wieder im Wald. Du sollst meiner Frau gesagt haben, mein Geschäft würde aufblühen und ich würde meine Fische hier in Großmärkten verkaufen. So ist es. Weitere Einzelheiten kann ich nur aus Gold lesen. Genügen da auch Sesterzen? Ja, aber zu offiziellem Kurs. 100 Sesterzen machen ein Goldstück. Am selben Tag, im selben Wald, jedoch etwas später und an anderer Stelle. Nanu, Automatix, trägst du deine Hühner spazieren? Ja, deine Frau trägt ja auch ihre Fische spazieren. Blödmann. Es ist viel los im Wald. Nur Asterix und Obelix hüten, wie wir ja wissen, das Dorf. Wo willst du denn mit der Amphore hin, Methusalix? Ich gehe in den Wald einen heben. Sehr merkwürdig, da tut sich doch was. Was sie hier tut? Alle gehen in den Wald und sehen zufrieden aus. Und ich komme hier um vor Langeweile. Für Hinkelstein ist jetzt keine Saison und Idefix stirbt fast von Sehnsucht nach Bäumen. Wo willst du hin? Wenn andere mit Fischen oder Geflügel spazieren gehen, dann kann ich auch mit meinem Hund weg. Ich pfeife auf Schnäuzelchen. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Monstrum. Der Hundeleser. Asterix hat dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Komm von dem Baum runter, oder ich reiß ihn aus. Ich sehe eine blonde Frau, eine sehr schöne junge blonde Frau, die große Krieger mit roten Zöpfen liebt. Mit roten Zöpfen? Und Obelix schwebt nach Hause. Na, wie war der Spaziergang im Wald? Hast du Wildschweine gefunden? Nein, das, ich weiß nicht. In dem Moment kommt Methusalix schöne Frau vorbei. Und bei Obelix macht es... Alle kommen ganz verdreht aus dem Wald zurück. Ich muss doch mal sehen, was da vor sich geht. Doch im Wald findet Asterix nur ein verlassenes Lager. Hallo? Hallo? Hallo, ist da wer? Wo ist der? Wo ist wer? Du hast ihn verjagt, obwohl dir dein Chef verboten hat, in den Wald zu gehen. Großes Unheil wird über unser Dorf kommen. Der Seher hat mich gewarnt. Der Seher? Halt! Gute Miene, so warte doch! Schnell hat sich das Gerücht im Dorf herumgesprochen. Das war sehr unüberlegt von dir, Asterix. Ich hatte ebenfalls gewarnt, der Seher. Ah, du hast ihn also auch um Rat gefragt. Nun ja, wer regiert, muss in die Zukunft sehen und... Hört mal, wenn ich gewusst hätte, dass der Seher im Wald ist, dann hätte ich ihn natürlich verjagt. Aber ich wusste es doch gar nicht. Die ganze Sache ist mir ein Rätsel. Des Rätsels Lösung findet man zurzeit im befestigten Römerlager Kleinbonum. Ave Centurio Gaius Augustus. Melde gehorsamst. Wir fanden auf einer Lichtung dieses Individuum und die Erklärung, die es abgab, schien uns nicht ausreichend. Bist du einer von den Verrückten aus dem Dorf, die uns immer noch Widerstand leisten? Ich? Aber nein, ich leiste niemandem Widerstand. Ich bin nur ein Seher. Ein Seher? Ein richtiger gallischer Seher? Oh ja, ich sehe beispielsweise, dass ihr bald befördert werdet. Dein Pech, Seher. Wir haben Befehl von Rom, alle gallischen Seher festzunehmen. Unsere Auguren haben Cäsar gewarnt, dass die gallischen Seher seine Sicherheit gefährden würden. Du kommst also in ein Arbeitslager, wo du... Nein, nur das nicht. Spaß beiseite. Ich bin kein richtiger Seher. Ich bin ein Scharlatan, ja. Ich nütze die Gutgläubigkeit der Leute aus, damit ich leben kann, ohne zu arbeiten. Ich bin ein Betrüger. Ich habe den Leuten im Dorf nur was vorgemacht, damit sie mir glauben. Die sind doch naiv, ja. Die glauben alles, was ich ihnen erzähle. Die glauben alles, was du ihnen erzählst? Dann könntest du ihnen also auch Angst machen und sie dazu bringen, ihr Dorf zu verlassen? Aber sicher doch. Gut. Wenn es dir gelingt, diese Verrückten aus ihrem Dorf zu vertreiben, schenke ich dir die Freiheit. Wenn nicht, ab ins Arbeitslager. Im Dorf ist die Diskussion noch im vollen Gange. Das war wirklich sehr unüberlegt von dir, Asterix. Es ist gefährlich, einen Seher herauszufordern. Dieser Betrüger hat von euch gelebt, hat euer Gold genommen und jetzt ist er ganz einfach weitergezogen, um sich woanders Dumme zu suchen. Ich glaube nicht, dass er ein Betrüger war. Sein Lesestoff gefiel mir zwar nicht, aber was er gesagt hat, stimmt. Oh nein, Obelix! Du auch noch! Da, schaut! Der Seher ist wieder da! Ja, ich bin zurückgekehrt, um euch zu sagen, das Unheil von oben droht, Gallier. Die Götter haben euer Dorf verflucht. Selbst die Luft, die ihr atmen werdet, wird aus höllischen Tiefen kommen. Ekelhaft verpestet wird sie sein und euren Gesichtern die Farbe des Lebens nehmen. Flieht, flieht, ihr Törichten. Das ist eure letzte Rettung. Ich habe euch gewarnt. Was machen wir denn jetzt? Ich bleibe keine Sekunde länger in diesem verfluchten Dorf. Lass uns nach Lutetia gehen, Schnäuzelchen. Dort wartet eine große Zukunft. Alle. Ihr werdet doch nicht das Dorf verlassen, bloß wegen dieses Scharlatans. Gegen die Römer können wir kämpfen, aber nicht gegen den Willen der Götter. Aber wohin sollen wir gehen? Der Seher hat mir gesagt, ich bekäme Großmärkte hier. Ich muss also in der Nähe bleiben. Wir ziehen auf die kleine Insel vor der Küste. Aber Schnäuzelchen, wir müssen doch nach Lutetia. Wenn der Zorn der Götter verraucht ist, können wir wieder ins Dorf zurückkehren. Auf geht's! Ich bleibe. Und du, Obelix, gehst du auch mit? Ich bleibe, ja. Glaubst du wirklich, dass es Unsinn ist, was der Seher sagt? Ja, ich weiß zwar nicht, was der Seher sagt. Ich weiß zwar nicht, was er dir erzählt hat, aber nimm es lieber nicht ernst. Für mich ist es aber ernst. Ja, komm. Wir verstecken uns im Wald und warten ab, was passiert. Unterdessen im befestigten Lager von Kleinbonum. Na bitte, wie ich's euch gesagt habe, sie sind weg. Ich habe nicht daran gezweifelt. Ihr habt große Macht, ihr Seher. Also was ist? Abführen? Aber ihr hattet doch versprochen, mich freizulassen. Ich bin kein Seher. Ich bin nur faul, weiter nichts. Wir gehen ins Dorf und überzeugen uns, ob du die Wahrheit gesagt hast. Bald erreicht man das Dorf. Freiwilliger vor als Spätrupp. Hier. Du nimmst den Seher mit. Das hätte ich voraussagen können. Ich weiß. Aber nein, so meinte ich das doch nicht. Abführen. Tatsächlich ist das ganze Dorf wie leer gefegt. Du, geh nach Rom, Cäsar Bericht erstatten. Sag ihm, ganz Gallien ist besetzt. Dann wird er dich fragen, ganz, und du antwortest ihm, ganz. Und er wird verstehen. Aus dem nahen Wald werden die Römer beobachtet. Wir lassen doch nicht zu, dass die hier bleiben. Asterix, los! Wir drei gehen hin und werfen sie raus. Nein, denen verpassen wir eine Lektion. Allen. Den Römern, dem Seher und auch denen aus dem Dorf. Keine Angst, Obelix. Es wird wieder ein Fest geben im Dorf. Denk an meine Worte. Na, Kinder, beim Wildschwein jagen? Miraculix, unser Druide. Schaut, Kinder, ich habe den goldenen Kessel gewonnen als bester Druide bei unserem Jahrestreffen im Kanutenwald. Ein sehr interessantes Treffen übrigens. Der Druide Informatix hat uns tolle Dinge über die Zukunft unseres Berufes erzählt. Stimmt was nicht, Kinder? Schnell ist alles erzählt. Verpestete Luft? Wodurch die Gesichter die Farben des Lebens verlieren? Ich hab da ein paar amüsante Zutaten mitgebracht. Holt mir den schönen Topf vom Wagen. Ja, ausgezeichnet. Der Wind wird bald drehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Inzwischen nutzen die Römer ihre Chance, sich ungeschoren in dem kleinen Dorf aufhalten zu können. Einen Seher könnten wir schon brauchen. Ja, aber Befehl ist Befehl, wie ich zu sagen pflege. Und wenn's ein Seher ist, muss er abgeführt werden. Aber ich hatte doch vorausgesagt, die Luft im Dorf würde verpestet sein. Und riecht es hier etwas schlecht? Und im Wald. Darf man mal kosten? Nein, Obelix. Vorsichtig, Kinder, kommt weg vom Rauch. Nein, Obelix, nicht schnuppern. Weißt du, Asterix, wir machen ja nie Wortspiele, sonst könnte ich jetzt sagen, meine Idee ist umwerfend. Und wenig später hilft Taranis, der Sturm- und Donnergott, mit leichter Brise Abgase zu verbreiten, die 50 vor Christus noch ungewöhnlich sind. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass es hier auf einmal komisch riecht? Komisch riecht? Ja, komisch riecht. Es erinnert mich ein bisschen an das Viertel in Rom, in dem ich wohne. Wohnt ihr neben einer Gerberei? Er hat es gewusst. Der Kerl ist ein Seher. Oh, ich bin ein alter Kämpfer und habe so manchen Geruch erlebt. Aber so ein Gestank. Alle Männer sind krank. Seht selbst. Sieh doch, Seher. Die Götter gehorchen dir. Aber nein, das ist doch unmöglich. Trompeter, lass zum Sammeln. Wir räumen dieses höllische, von Göttern verfluchte Dorf. Die Kunde erreicht auch die kleine Insel vor der Küste und ihre neuen Bewohner. Ich bin ins Dorf zurückgekehrt und wollte meine Leier holen, die ich vergessen hatte. Ich habe die verpestete Luft aus höllischen Tiefen geatmet. Sogar die Römer mussten fliehen. Bist du? Wir hätten nach Lutetia gehen sollen. Wie es der Seher gesagt hat, du dummes Wildschwein. Aber Mienchen, bin ich nicht mehr dein Schnäuzelchen? Na schön, es geht auch ohne Leier. Wohlan, die Luft weht frisch und rein. So soll es immer sein. Spinnst du, Automatix? Wo willst du hin? Lieber atme ich verpestete Luft, als mir das anzuhören. Warum singst du, Tobatix? weil der Seher mir gesagt hat, dass meine Art zu singen in Zukunft Mode wird. Also übe ich schon mal. Zur gleichen Zeit im Wald. So, jetzt brauchen wir nur noch abzuwarten, bis die frische Luft den Gestank vertrieben hat. Dann können wir unsere Freunde suchen gehen. Was die Römer anbelangt, so vertraue ich auf euch. Ihr werdet schon was finden. Ich hab's schon gefunden. Wir gehen hin und hauen alle zusammen. Woher hast du nur all die guten Ideen? Oh, ich bin nicht nur ein großer Krieger mit roten Zöpfen. Da oben steckt auch was drin. Nachdem sich die Luft aufgeklärt hat, kehren auch die Römer wieder in ihr Lager zurück. Jetzt geht's besser. Ich würde sogar sagen, alles geht gut. Dafür haben wir aber das Dorf aufgeben müssen, wo wir waren. Ach was. Mit Hilfe des Sehers haben wir die widerspenstigen Gallier verjagt, das ist die Hauptsache. Also gut, dann wird er jetzt abgeführt. Nein. Aber die Vorschriften... Der Mann ist ein Hochstapler. Wir haben keinen Grund, ihn einzusperren. Das verstehe ich nicht. Und das ist völlig normal. Deshalb bin ich ja auch Centurio und du nur Optio. Nur wie ihr meint. Seher, komm in mein Zelt. Ich hab mit dir zu reden. Ach, schon wieder? Bei einem Krug Wein offenbart der Centurio dem Seher seine Gedanken. Der Beweis ist also erbracht. Du bist ein Seher. Die Götter sind erzürnt über die Zweifler und haben ihr Dorf verflucht. Tja, ich muss zugeben... Ich müsste dich festnehmen lassen. Aber du kannst mir bei meiner Karriere von Nutzen sein. Mit deinem Rat, deinen Voraussagen, könnte ich es weit bringen. Vielleicht sogar bis zum Cäsar. Und ich werde nicht undankbar sein. Aber wehe, wenn du kein richtiger Seher bist. Wenn du mich zum Narren hältst, dann geht's dir an den Kragen. Währenddessen auf einer kleinen Insel vor der Küste. Miraculix, endlich, da bist du ja. Vielleicht kannst du den Zorn der Götter besänftigen, der über unser armes Dorf gekommen ist. Unsinn! Ihr seid Opfer eurer Leichtgläubigkeit geworden? Moment, ich war im Dorf. Ich habe die höllische Luft geatmet. Und ich habe die Römer gesehen. Die waren ganz grün. Grün. Ich weiß, ich werde euch den Zorn der Götter jetzt vorführen. Ich brauche einen Topf. Und wenig später? Jetzt stellt euch alle da in den Wind. Nicht bewegen! Ich schütte jetzt den Zorn der Götter in den Topf. Beim Teutat, das ist ja nicht zum Aushalten. Genug, mein Bellino. Genug! Genug! Da habt ihr den Zorn der Götter. Ein Gebräu in einem Kessel. Der Gestank scheint dir nicht viel auszumachen, verleih nix. Ach, weißt du, der mit seinen Fischen? Ich denke, Majestix, du weißt, was du jetzt zu tun hast. Ich glaube ja, Miraculix. Heute kehren wir in unser Dorf zurück. In aller Stille! Und am nächsten Morgen. Ach, ist das gut, wieder zu Hause zu sein. Oh, es wäre besser, wir wären nach Lutetia gegangen, wie es der Seher gesagt hat. Aber er ist doch kein echter Seher. Na, weißt du das so genau? Ich habe mit der Frau von Methusalix gesprochen und mit Yellow Submarine. Und sie sind nicht überzeugt davon. Deshalb dachte ich, es wäre besser, wenn wir nach Lutetia gingen. Das Problem ist also noch längst nicht aus der Welt. Miraculix, die Frauen sind nicht davon überzeugt, dass er ein Hochstapler ist. Gewiss. Der Scharlatan hat ihnen nur Angenehmes prophezeit. Dass ihre Männer schön und intelligent würden, zum Beispiel. Wie wär's, wenn wir dem Seher eine Überraschung bereiten? Asterix, ich bin stolz auf dich. Einem Seher eine Überraschung bereiten heißt... ihn als falschen Seher entlarven. Als ob ich es nötig hätte, schön und intelligent zu werden. Organe Überraschung, Asterix. Ich gehe derweil den Zaubertrank brauen. Kurz darauf ist Versammlung im Dorf. Also einverstanden? Wenn der Seher nicht vorher sieht, was ihn erwartet, dann seid ihr überzeugt, dass es kein echter Seher ist. Ja, so ist es. So ist es. Dann los. Die Frauen auch? Gerade die. Ich hab deinen berühmten Zaubertrank noch nie gekostet. Nicht schlecht. Nur hätte ich etwas mehr Salz dazu gegeben. Und der wirkt tatsächlich? Versuch's. Ich bin gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auf ins Lager von Klein Bonum! Die Römer sind völlig ahnungslos und der Centurio Gaius Ausgus lässt sich in seinem Zelt die Zeit vertreiben. Komm, Seher, erzähl mir ein bisschen von meiner Zukunft. Aber ich habe euch doch schon alles erzählt. Die Götter werden euch beschützen, ihr werdet befördert werden und... Ich weiß. Doch erzähl mir, wie das sein wird, wenn ich erst Cäsar bin. Naja, du wirst sehr mächtig sein und das Volk wird dich fürchten. Sehr gut. Und Kleopatra? Kleopatra? Wieso Kleopatra? Sag bloß, du hast noch nie was von Kleopatra gehört. Doch. Kleopatra wird Julius Cäsar sehr schnell vergessen und sich unsterblich in dich verlieben. Na also, und lädt sie mich auf ihr Schiff ein? Und gibt's da Tänzerinnen? Und setzt man mir raffinierte Speisen vor? Ja. Ja, man wird dir kandierte Schweinsöhrchen servieren. Kandierte Schweinsöhrchen. Sehr, du bist sagenhaft. Ach, wenn der Centurio wüsste, was ihm blüht. Wartet hier auf uns, aber macht keinen Lärm. Obelix und ich nehmen uns die Wachen vor. Was wollt ihr? Psst. Wieso psst? Das ist eine Überraschung. Aber das ist doch keine Überraschung. Du, Asterix, der hat gesagt, das ist keine Überraschung. Glaubst du, der Seher hat sie gewarnt? Jetzt mach's nicht kompliziert, sag den anderen, sie können rein. Auch für den Centurio, der sich gerade von Lüchtig seine Zukunft als Cäsar erzählen lässt, ist die ganze Aktion eine... Überraschung! Die Gallier! Die Gallier! Die Gallier hier im Lager und du hast mich nicht gewarnt! Aber das konnte ich nicht voraussehen. Überlass ihn mir. So, du kannst nicht voraussehen. Lutetia und Stolzchen als Teilhaber deines Bruders. Das war also nichts als Humbug. So, wir können nach Hause gehen. Unsere kleine Demonstration war ein Erfolg. Ach, das war nun eine kleine Demonstration. Du hattest recht, Asterix. Der falsche Seher hat unsere Leichtgläubigkeit ausgenutzt. Das soll nicht wieder vorkommen. Als die Gallier ins Dorf kommen, erwartet sie eine Überraschung. Wer bist du, Römer? Was machst du in meinem Dorf? Ja, schon gut. Für heute habe ich genug von den Römern. Werft ihn raus. Im nicht mehr ganz so befestigten Lager von Klein Bonum ist gerade der Centurio los. So, du konntest es nicht voraussehen. So, du bist gar kein echter Seher. So, du hast mich zum Narren gehalten. Stören wir? Wie seht ihr denn aus? Hattet ihr einen Unfall? Und wer seid ihr überhaupt? Claudius Handkus, Sonderbotschafter von Julius Cäsar, der bin ich. Centurio, du hattest die Botschaft nach Rom bringen lassen, dass ganz Gallien besetzt sei. Ganz? Ganz? Der Bote. Den hatte ich vergessen. Nun, Julius Cäsar hat mich beauftragt, deine Angaben zu überprüfen. Ich sollte nachsehen, ob du diese widerspenstigen Gallier wirklich besiegt hast. Beim Jupiter haben dies uns aber gezeigt, deine Besiegten. Das ist nicht meine Schuld. Dieser falsche Seher da... Kein Wort mehr. Du bist degradiert. Du bist nicht mehr Centurio, du bist nur noch Legionär. Und ich bin noch viel zu anständig. So, ich werde befördert, ja? Optio! Nimm diesen Hochstapler fest. Wenn's kein Seher ist, sehe ich auch keinen Grund, ihn festzunehmen. Aber natürlich ist er ein Seher. Wenn ich's dir sage, ein wirklich großer gallischer Seher, der von den Göttern beschützt wird und... Ein Legionär hat mir gar nichts zu befehlen. Du wirst das Lager wieder auf Vordermann bringen. Ganz allein. Und wehe dir, wenn ich auch nur das Geringste höre. Und was geschieht mit mir? Raus! Zivilisten haben im Lager nichts zu suchen. Also macht sich der Seher schleunigst davon. Ich weiß nicht, was mir die Zukunft bringen wird, aber mit dem Beruf des Sehers bin ich fertig. Und wenn ich meine Meinung eines Tages ändern sollte, soll mir Taranis den Himmel auf den Kopf fallen lassen. Doch der Zorn des Taranis ist nur von kurzer Dauer. Und bald lässt Teutates wieder die Sonne scheinen auf das friedliche kleine Dorf. Hör mal, Obelix. Ich weiß zwar nicht, was dir der Seher gesagt hat, aber ich kann sagen, dass du bald sehr glücklich sein wirst. Du bist doch kein Seher, Asterix. Nein, bin ich das nicht. Hatte ich dir nicht gesagt, dass wir wieder ein Fest feiern würden in unserem Dorf? Na bitte. Heute Abend gibt's eins. Richtig, das hattest du vorhergesagt. Und gibt's da auch Wildschweine? Jede Menge. Asterix? Ja. Natürlich glaube ich nicht an all den Blödsinn. Aber glaubst du, dass wir eines Tages nach Notizia gehen mit Majestix? Unbelehrbar, Asterix. Die sind einfach unbelehrbar. Doch als der Abend kommt, ist das alles vergessen. Unter den Sternen und unter dem Schutz des Teutates, dem Stammesgott, von Rosmerta, der Göttin der Vorsehung, und Keronos, dem Gott der Natur, genießen die Gallier in froher Runde die Gegenwart und denken nicht mehr an die Zukunft. Und leben, Lord. Hab ich dir eigentlich schon mal den Witz von meiner Tante erzählt? Also den Witz, den möchte ich dir noch den nächsten erzählen. Vielleicht. Los, ab nach diesem Tag.